übertragen, solange wir im Internet übertragen, keine Fragen stellen, weil das immer so Löcher in der Internetübertragung gibt. Sie haben hinterher Gelegenheit, an ihn Fragen zu stellen. Wenn wir Internetübertragung aufhören, gehen, können Sie ihm Fragen stellen. Solange präsentiert er und ich frage ihn. Jetzt warten wir noch auf das Zeichen. Ja, läuft. Ja, herzlich willkommen hier zu unserem Labor für Entrepreneurship. Ich heiße auch unsere Zuschauer im Internet willkommen. Wir haben heute einen, glaube ich, Vertreter eines ganz spektakulären Businessmodells, StudiVZ, haben alle von gehört und wir haben es fast nicht zu hoffen gewagt, dass es wirklich klappt. Toll, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ja, Sie wollten es gerne am Anfang so ein bisschen selber darstellen und dann gehen wir in eine Diskussion. Auf jeden Fall, ja. Ehsan Dayani, hier, ja. Sie haben das Wort. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich dachte vom Vorgehen her, also ich bin Ehsan Dayani. Vom Vorgehen her dachte ich, ja, ich habe immer so eine Präsentation, die ich ganz gerne mache. Die kürze ich diesmal massiv ab. Und Elevator Pitch habe ich ihm gesagt, ja. Normalerweise nicht üblich. Im höchsten Hochhaus der Welt allerdings. Na gut. Nur langsam auf den Aufzug. Okay, und damit diejenigen, die vielleicht von der ganzen Angelegenheit noch nicht so viel wissen, noch einen kleinen Einblick bekommen, können auf einer ähnlichen Wissensbasis vorwärts gehen. Die Präsentation ist vom 19. Oktober 2006. Das war eine der letzten Präsentationen, die wir gehalten haben, oft vor VCs, Venture Capitalists und vor anderen Firmen, die Interesse an uns hatten, wie an Ihnen. Ist nicht nur so confidential, deshalb von der Struktur der Präsentation. Das war das Inhaltsverzeichnis. Überblick, das Team ist immer das Entscheidende, worauf die Leute gucken. Und Advisory Board und so weiter und so fort. Was das StudiVZ ist, das wissen wahrscheinlich die meisten, es gehört zu der Gattung der Social Networks, eine neue Kommunikationsform, die sich in den ja, 2 bis 4 Jahren glaube ich, global jetzt ausbreitet. Und ich bin sicher, dass Social Networks in naher Zukunft oder beziehungsweise jetzt schon in vielen Zielgruppen wie bei Studenten E-Mails verdrängen. Also es werden jetzt, glaube ich, schon mehr E-Mails geschrieben bei Studenten Nachrichten verschickt über StudiVZ oder ähnlichen Social Networks, als dies über normalen E-Mail-Provider der Fall ist. Hört man mich? Okay. Wir nennen das mal das Gründerteam. Das Ganze ist gestartet, also die Gesellschaft habe ich gegründet von einem Internetcafé aus am Rosa-Luxemburg-Platz am 30. Oktober 2005. Die Idee, das Ganze anzugehen, hatte ich schon im Juni 2005 wiederum, als ich noch im Praktikum war, bei Spreadshirt in den USA, einer der erfolgreichsten Internet- Startups der letzten 5-6 Jahre auch ebenfalls, gegründet von einem Freund von mir. Dennis Bermann kenne ich von Jugend forscht. Ich war der Erste, den ich kontaktiert habe in der Angelegenheit und ja, und wir haben dann wirklich Ende Oktober 2005 gestartet. Und dann etwa ein halbes Jahr später kam Michael dazu, den wir von Merrill Lynch dafür erst extra abwerben mussten. Er kann so ziemlich alles, was ich nicht kann und was ich nicht kann, ist verdammt viel. Das fängt schon mit dem Aufstehen morgens an. Das Advisory Board. Ja, es ist, glaube ich, wichtig, wenn man keine Erfahrung hat, so wie bei mir vor allem, dass man wirklich gute, erfahrene Leute hat, was man weiß, was man nicht kann und diejenigen, die die Fähigkeiten haben, die notwendig sind, da hinzuholt. Das waren bei uns, wie man sehen kann, einige, eigentlich die namhaftesten Leute aus dem deutschen und europäischen Internet-Unternehmersektor. Und Matthias Spies und Lukas Kardowski sind die beiden Gründer von Spreadshirt, was mit ja, Marktführer ist in Europa für Online-Merchandising, T-Shirts, die man on-demand druckt. Wir haben weit über 300 Mitarbeiter, sie operieren auch in den USA, Nordamerika und so weiter. Okay. Das überspringe ich mal alles. Wachstum, das ist unsere Wachstumskurve bis Oktober. Da war die Spitze bei über 700.000, mittlerweile sind wir bei etwa 2,1 Millionen Nutzern. Das Wachstum von StudiVZ und SchülerVZ kulminiert, das liegt bei zwischen 15.000 und 20.000 neuen Nutzern täglich. Das waren die täglichen Wachstumsschübe. Da hatten wir Probleme mit den Servern, wir hatten immer wieder Probleme mit der Performance der Seite, das lag aber auch daran, einige Fehler lagen bei uns, mit unserer Unerfahrenheit, aber einige Fehler lagen auch schlicht und ergreifend an Telefonica, die da nicht richtig mitgespielt haben, wie wir uns das gewünscht haben, damals und heute. Wachstum der Page Impressions, Page Views sind recht wichtig, weil für uns, weil es ist wie Einschaltquoten, ja, oder wenn man es mit der Zeitschrift vergleicht, also StudiVZ ist ein Anzeigenblatt, das täglich über 1 Million Studenten in die Hand nehmen und über 100 Seiten drin oben blättern, Da kommt Anzeigen rein. Oder man kann auch sagen, eine halbe Stunde am Tag gucken sich die Leute im Schnitt diesen Sender an. Das war mit einem privaten TV-Sender-Vergleich auch werbefinanziert. Ich glaube, momentan liegen die Anzahl der Seiten, die pro Tag aufgerufen werden, bei 150 Milliarden täglich. Also damit gehören wir zu den Top 10 der deutschsprachigen Seiten weltweit. In der Hinsicht. Ja, Nutzer haben schon gesagt, nicht 720.000, sind bei 2,1 Millionen Nutzern. Das Witzige ist, dass wir das Verhältnis von Männern und Frauen an Universitäten im deutschsprachigen Raum 1:1 abbilden. Also es ist kein Nerd-Instrument. Frauen nutzen das Ding genauso gern. Und die Nutzungsraten sind enorm hoch. User online last 24 hours. Man sieht 63,7%. Zwei Drittel der Leute sind täglich online. Die Quoten variieren. Das sind die Quoten, wie hoch ist der Anteil der Nutzer an der Uni Münster, die täglich sich anmeldet, also online gehen und checken, 67,8% und so weiter und so fort. Münster gehört auch zu den größten Unis Deutschlands, Köln und Mainz und so weiter ebenso. Hier sind ein paar Page-Views pro Tag. Ups, weg, ist noch da. Kannst du sehen? Okay. Man sieht halt, ich weiß nicht, ist weg. Oder wir sehen, ist die Kurve. Oh, ich glaube, man sieht es nicht, weil das einfach so ein Graph ist. Ja, schade. Okay, dann gehe ich da mal durch. Sieht man jetzt wieder was? Nee, man sieht überhaupt gar nichts. Man sieht gar nichts. Ah, okay. Ah, ja, doch, man sieht es. Das sind Daten, die man aus Alexa.com zieht. Das ist ein Tool, mit dem man extrem grob, bei größeren Firmen eigentlich auch nur, Pi mal Daumenwerte bekommt für die Reichweite und die Anzahl der Page Impressions. Wir haben hier erst einmal zum Beispiel wir haben die genauen Daten, aber jetzt wenn Außenstehende sich das angucken. Wir haben hier Studieverzeichnis blau, rtl.de rot. Ich glaube, das ist jetzt wirklich Oktober 2006. Die Kurven sehen heute wirklich bedeutend anders aus. Wir haben hier Studieverzeichnis gegenübergestellt der meiner Lieblingszeitung welt.de. Das war eine kleine ironische Bemerkung. Das ist mtv.de. Studieverzeichnis gegen Unistat.de, einer unserer aggressivsten Konkurrenten, gestartet im Juli letzten Jahres. Ich glaube, das ist nirgendwo hingegangen. Und damals waren wir unter den, ich glaube, bei Nummer 16, heute sind wir, glaube ich, schon in den Top 10. Studieverzeichnis ist übrigens ein Lifestyle-Produkt hier, das ist ein bisschen unsere SWOT-Analyse. Klar, wir waren einer der ersten, obwohl es schon vorher Konkurrenten gab. Unsere Schwächen, ja, Mangel an Erfahrung, Mangel an Organisation und so weiter. Chancen, Stärken, klar Chancen, weitere Internationalisierung, Ausdehnung der Zielgruppen, Schüler haben wir mittlerweile gestartet, hat innerhalb von 10 Tagen über 100.000 Nutzer, obwohl es Invitation Only war. Threads, klar, neue Konkurrenten, aber diese Gefahr sehen wir eigentlich nicht mehr, weil das Social Network Markt ein Monopolmarkt ist, natürlich ist Monopol, das die V-Wähler gerne sagen, bei Betriebssystemen oder ähnlichen Märkten. Technisch, klar, technisch gibt es immer Probleme und es kann immer technische Bedrohungen geben, Probleme geben, und kulturelle Barrieren, wenn man neue Märkte einbringt. Das war unsere Roadmap, die ist aber überflüssig. Unsere Kultur war uns immer sehr bedeutend. Unsere Kultur intern war sehr, sehr stark auf Offenheit, Freiheit ausgerichtet. Wir haben keine Stechwunden oder ähnliches gehabt. Wir haben immer Wert darauf gelegt, echt coole Leute, also wirklich gute Leute zu haben, egal wie sie sich verhalten. Worauf wir ein bisschen geachtet haben, dass in der Sprache auf der Seite das Ganze immer deutsch bleibt, also möglichst Anglizismus war, weil ich Englisch ist eine tolle Sprache, Deutsch ist aber auch eine tolle Sprache, aber man muss das nicht so vermischen, dass man irgendwie besonders cool dasteht, das kann man auch anders erreichen. Die Kultur von StudiVZ habe ich immer als amerikanisch empfunden oder auch korrigiert. Ich mag die amerikanische Unternehmenskultur und Gründerkultur. In der Hinsicht sind sie uns Europäern enorm voraus, Welten. Da kann man viel von ihnen lernen, was die Wirtschaftskultur angeht. Ja, und deswegen haben wir auch ein Bonussystem und ähnliches. Es gibt auch Mitarbeiter von uns, die Shares in der Firma bekommen Optionen, und so weiter und so fort. Was wir auch früher noch stärker als heute betrieben haben, war eine Personalisierung eines Produktes. Das ging, auch wenn man gerne sehr stark verbreitet ist, ein Personenkult. Das heißt, man gibt einem Produkt ein Gesicht, was eigentlich schon sehr kalt wäre. Also wenn man Jim und Harry's, also dieses Eis kauft, dieses amerikanische Eis, hat man von den beiden Gründern, glaube ich, das Gesicht irgendwie da. Ben und Jerry, danke, Ben und Jerry. Tom und Jerry, Ben und Jerry. Man hat es bei MySpace, Tom Anderson, der erste Freund und so weiter und so fort. Mark Zuckerberg bei Facebook, aber auch in vielen anderen. Man kennt es ja aus der Modebranche, da ist es am intensivsten. Giorgio Armani. Ja. Okay. wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, obwohl wir klar uns ganz stark an Facebook orientiert haben, auch bis zu, was ein geprüftes Geschäftsmodell ist, uns trotzdem zu differenzieren. Wir mussten in vielerlei Hinsicht wirklich Anpassungen vornehmen, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Zum Beispiel gab es in Deutschland nicht die, ja, die Etablierung der Uni-E-Mail-Adressen, die jeder benutzt hat tagtäglich. Deshalb konnten wir das nicht machen. Wir konnten diese Validierung von Nutzern nicht vornehmen, haben dafür aber andere Mechanismen entwickelt. Wir haben die Farbe einfach so gemacht, wie sie keine normale Designer, keine Agentur empfohlen hätte. Also fast alle Internetseiten blau-grün, blau-grau. Jetzt kann ich alles auf Social Networks, dann ist das so seriös, ruhig. Wir haben genau das Gegenteil genommen, das nervige Rot genommen. Was auch daran lag, dass Dennis die Farbe eingestellt hat. Dennis ist, Dennis ist leicht farbenblind. Er hat eine Rot-Grün-Schwäche. Ich fand die Farbe dann eigentlich ziemlich ätzend und deswegen haben wir sie behalten. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns darüber halt auch ein bisschen differenzieren könnten. Gruscheln habe ich mir auch mal ausgedacht. Man kennt das von Dating-Seiten ein bisschen. Ja? Da kann man anderen Leuten Lächeln zuwerfen oder Augenblinzeln oder so zwinkern und so ein Schnickschnack. Naja, bei uns kann man halt, wir sind keine Dating-Seite, auf keinen Fall. Auch wenn man es dazu nutzen kann, wenn man die Mensa dazu nutzen kann, Leute kennenzulernen. Ich meine, Campus ist ja der Hauptheiratsmarkt für Akademiker. Gruscheln ist übrigens ein freies Wort, auch wenn Journalisten schreiben. Das sei eine Mischung aus Grüßen und Kuscheln. Das ist eine Interpretation, aber keine Definition. Definition ist frei, das hängt von den Nutzern selbst ab, was der Gegruschelte und der Gruschelnde meinen, was es ist. Das kann von ganz einfachen Sachen bis zu ganz hardcore schmutzigen Sachen reichen. Okay. Der Name übrigens auch dreist deutsch, ja, also wegen dem Namen haben wir echt viel Prügel bekommen anfangs, dann haben sie alle geliebt. Also Studi-Verzeichnis klingt richtig anständig deutsch bieder. Er hat wirklich die Idee, das Ding, wenn sich die Leute unterhalten, so bist du im Studi-Verzeichnis, nein, verpasse ich jetzt meine Prüfungsanmeldung, dass es wirklich so einen offiziellen Beamten-Touch bekommt. Und außerdem ist der Name so ätzend, dass man irgendwie dreimal nachfragen muss und deswegen merkt man sich dann vielleicht irgendwie leichter. Abgekürzt dann zu StudiVZ, auch glaube ich eine Abkürzungsmethode, die jetzt sehr viele andere kopiert haben. Keine Ahnung, jeden Zusammenhang FreundeVZ. PennerVZ ist eine lustige Seite, eine Spaßseite, und so weiter und so fort. Metriken, das sind ganz am Anfang der Start unserer internationalen Seiten. In Polen haben wir jetzt ein Wachstum von rund 500 am Tag. Schüler schon längst gestartet, die Folie ist überflüssig. Wir werden Werbung machen, also über Geld machen, über Werbung, in Anzeigenblatt oder im Privatsender. Ganz unspektakulär und zwar übrigens ausschließlich erstmal auf der Seite. Also was man irgendwie von Bloggern und Journalisten gerne gelesen hat, ja, keine Ahnung, E-Mail-Adressenverkauf oder sowas, ist totaler Unsinn, verboten. Ja, und geht gar nicht, aber das schreiben halt manche Leute, ist aber totaler Unsinn. Okay. Die Seite wird kostenlos bleiben. Nochmal. Unterschiedliche Werbeformen, elektronische Art, überspringe ich auch nochmal, das überspringe ich. Okay, das war's von meiner Seite, vielleicht kann ich zum Interview übergehen. Ganz so kurz zusammengefasst, uns war wirklich extrem bedeutend, dass wir, also das Team, dass wir die richtigen Leute haben, auch gerade für den Start und für die frühe Phase. Da hatten wir auch ein Riesenglück, dass da wirklich Leute zusammengekommen sind, die für sich recht spektakulär sind und ich auch sehr schätze. Der Erfolg des ganzen Projektes wäre ohne die Mitarbeit all des gesamten Teams nicht möglich gewesen. Bis hin zu den Praktikanten, aber auch den ehrenamtlichen Helfern, die Campus Captains. Ach übrigens, die Campus Captains ist ein wichtiger Punkt, den ich vergessen habe zu erwähnen, dass es zum Beispiel in amerikanischen Social Networks nicht gibt. Das sind halt unsere Fans, ja, die sich StudiVZ ganz toll fanden und also davon gibt es über 400 und diese haben den Titel bekommen, StudiVZ Campus Captains offiziell, das sieht man im Profil. Und haben dann auch von uns Pakete bekommen mit so Schnickschnack halt, so lustigen Sachen, so T-Shirts oder so Ansteckern, die ich normalerweise auch trage, bis auf. Und ja, wirklich ehrenamtlich dann an ihrer Uni ein bisschen so für uns Werbung gemacht haben, StudiVZ gepusht haben und immer noch als Botschafter, als Ansprechperson für uns, aber auch für die Studenten an den Hochschulen sind. Ja. Campus Captains ist die einzige Ausnahme, offizielle Ausnahme, was das Englische angeht, aber es hat auch die. Ich habe jetzt auch ein Internet von einer Firma mittlerweile gewonnen, es geht schon ein bisschen teilweise in die Richtung. Das hat auch den Grund, weil Campus Captains einfach so an die Kindheit erinnert, das waren die Superman und Spider-Man und Campus Captain. Ja. Und so, das kann man halt, das sind halt so diese Comic-Zeichenfiguren von damals. Ja, mittlerweile kann man glaube ich sagen, dass StudiVZ mit wahrscheinlich 80-90% der deutschsprachigen Studenten erreicht, die es täglich nutzen. Und ich schätze auch, dass es nicht mehr Nachrichten von Studenten oder StudiVZ geschrieben werden, als über normale E-Mail-Provider. Ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt wirklich durchgeprügelt. Ja, schön. Erstmal vielen Dank. Gerne. Wir sind hier natürlich so Spezialisten für Businessmodell und ich würde gerne noch ein bisschen nachfragen wollen. Genau, jetzt kommen Sie zu mir. Ich würde gerne noch ein bisschen nachfragen wollen, wie war das so am Anfang? Also wie entstand überhaupt die allererste Idee? Und war, ist das bei Ihnen allein im Kopf? Sie sagen, gestartet ist in einem Internetcafé, also nicht mal in irgendeiner, sag ich mal, seriösen Einrichtung, sondern praktisch öffentlich. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie das Ganze anfängt. Was war die allererste Idee in der Richtung? Also meiner Meinung nach kommen Ideen halt nicht auf solchen Veranstaltungen oder in der Vorlesung, sondern man muss Ideen dort suchen, wo, also ich nenne das halt Strategie des gesuchten Zufalls, dahin zu gehen, wo. Also man muss sich seine Stärken vielleicht ein bisschen angucken, gucken, was einen so interessiert, was einem am meisten Spaß macht und dann dort hinzugehen, wo die besten Leute sind für das, was man vorhat, das ist immer relativ, und die Wahrscheinlichkeit maximiert wird, dass man die richtige Idee findet und die richtigen Leute dazu. Und meiner Meinung nach war das erstens in die USA zu gehen, weil die Jungs dort einfach 2 Jahre mindestens, denn, vor allem im Internetbereich, was Innovationen angeht in dem Bereich, Kontinentaleuropa 2 bis 4 Jahre voraus sind, zum einen. Zum anderen war das halt Spreadshirt, weil einer der erfolgreichsten Internet-Startups 2001 gegründet, als keiner sich für Startups interessiert hat und Internet überhaupt interessiert hat. 2005 eigentlich auch noch nicht mal, als ich damit angefangen habe. Und als ich dann tatsächlich wirklich in Pittsburgh, also bei Pittsburgh war, in den ersten Wochen, halt ist die Strategie auch aufgegangen. Facebook war einer der Hauptwerbetreiber, einer der Werbetreiber, also Werbekunden von Spreadshirt und entdeckt, angeguckt, man, wow, toll, super, macht Spaß, will ich auch haben. Das gibt's in Deutschland nicht. Damals haben Dennis Bellmann kontaktiert, ich habe ihn ein bisschen genervt, er war damals noch nicht so begeistert von der ganzen Sache. War dann im September mit dem Praktikum fertig, zurück in Berlin, wohnte bei irgendwelchen Leuten auf der Couch, wo es kein Internet gab, deshalb musste ich immer in Internetcafés oder WLAN-Cafés. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich Dennis überzeugen konnte und mit dem ersten Geld von dem Gründer von Spreadshirt, den beiden Gründern von Spreadshirt, also Lukas Spiedowski, die man auch als Mitgründer werden kann, wenn man so möchte. Haben wir dann wirklich Ende Oktober angefangen und am 30. Oktober, da habe ich einfach die Gesellschaft angemeldet, den Limited. Die GmbH war zu teuer, Limited geht in einer halben Stunde und kostet ein paar hundert Euro. So kam das. Und diese Idee ist praktisch, das ist in den USA entstanden. Haben Sie gesehen, das klappt, das sind gute Leute, nach Deutschland übertragen. Genau, gesehen, okay, diese Social Networks, die größten, unter anderem High Five, gibt es noch MySpace natürlich, die beiden, die man nach Medien hört. LinkedIn damals auch ganz groß, gab es auch deutlich vor OpenBC damals. Hatten schon zig Millionen Nutzer, hatten wirklich die amerikanische Bevölkerung als dritte Kommunikationsform mit E-Mail, SMS und Handy erreicht und in Kontinentaleuropa war nichts davon zu spüren. Es gibt wirklich diesen Zeitlag. Und diese Zeitarbitrage, wie ich nenne, kann man auch nutzen. Und auch OpenBC war damals in Deutschland völlig, also bei den meisten Leuten unbekannt. Und deswegen, okay, da eine Möglichkeit gesehen, eine Chance und das etwas zu übertragen, in Deutschland anzufangen. Und sowas wie, was man nennt, kulturelle Adaptation, hatten Sie nicht Sorge, das klappt in den USA, aber vielleicht in Deutschland nicht? Ich habe mir das ganz, ganz genau angeguckt. Ich glaube, das ist eine Stärke von mir, ist wirklich so ein bisschen, ein Stück weit das Kundenverhalten gut einzuschätzen und ein Gespür dafür zu haben, was funktioniert. Damals meinten natürlich alle Leute, von denen ich gesprochen habe, das wird nicht funktionieren, weil die Amerikaner haben eine andere Campuskultur, Alumni-Kultur, blablabla. Also ich meine, das Ding, ich habe mir das alles zum ersten Mal angeguckt, hat einen heiden Spaß gemacht und zu gucken, wer was macht. Man sitzt in einem Café und guckt sich halt die Leute an, die hin und ein und ausgehen. Und die Leute, die man in der Vorlesung sieht, die man vom Sehen her kennt, da kann man natürlich wirklich jetzt schauen, was das für Leute sind. Das ist ein sozialer Katalysator. Die Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen, ist, die Hemmschwellen sind enorm reduziert. Und all diese Aspekte fand ich enorm wichtig und auch Spaß machen. Ich meine, das ist ja auch ein Lifestyle-Produkt, dieses StudiVZ. Und deshalb war ich schon recht sicher, dass das in Deutschland funktioniert. Hundertprozentig weiß man es noch nicht. Und dann ist man auch überrascht, wenn es dann so funktioniert, wie es funktioniert hat. Aber klar, Unsicherheiten gab es immer. Und Sie sagen, es war wichtig, dass Sie Lukas Katowski und so weiter relativ früh getroffen haben. Klar, ja, absolut. Warum? Man sollte sich halt nicht selbst überschätzen. Ich glaube, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren der ganzen Angelegenheit war wirklich das Team, die waren auch Lukas und andere Leute, die dem ganzen Projekt nahestanden, die mit ihren Ideen und Feedback, positiv wie negativ, das Ganze auch mit unterstützt haben und mitgetragen haben. Im Nachhinein sieht es ganz einfach aus, das Ei des Kolumbus ist, aber es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ja. Und wie ging es weiter? Jetzt saßen Sie da im Internetcafé, haben Sie selber programmiert? Wahrscheinlich nicht. Ich kann gerade mal mit Microsoft-Produkten umgehen. Das ist manchmal richtig. Nachher auch eine Frage zu Outlook, wenn da jemand sich gut auskennt. Nein, also Dennis ist ein Entwickler, also ja. Einer der wirklich extrem genialer Kerl. Super Projektmanager, was der da macht, das kann ich echt schon der Hammer. Das hat alles Dennis gemacht, also in den ersten Monaten hat Dennis die Entwicklung gemacht. Es gab ein paar studentische Freelancer, Freiberufler, die für ein paar, einfach nach Stunden setzen, das Ganze mit unterstützt haben, mehr oder weniger gut, aber es war wirklich zu 90% Dennis und ich habe da alles gemacht, was nicht mit Entwicklung zu tun hat. No. Und Sie waren der Kopf oder war das ein Team? Also wer hat eigentlich an der Idee gearbeitet? Ja, ich habe ja. Und da steht da Jani and Francis. Sie waren, ich spreche immer so halbes Englisch nach Ihrer Definition, der Lead Entrepreneur. Wir haben im Deutschen gar nicht die Begriffe dafür. Ja, klar. Ja. Also Sie waren der Lead Entrepreneur und die anderen haben bestimmt... Ich habe die Leute zusammengebracht. Ja. Also ich habe ein bisschen eingeschätzt, welche eigenschaftlichen Profile sind für ein solches Projekt notwendig und ich kann sehr schnell sehr viele Leute kennenlernen und ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für Leute, für Stärken, Schwächen der Leute und Und dass Sie die zusammengeleimt haben, dass das auch als Team klappt, das fliegt ja oft auseinander. Warum ist die auseinandergeflogen? Das ist eine gute Frage, ja. Weiß ich nicht. Also es war auch Glück, das sind viele Leute. Klar haben wir uns auch derbe gestritten. Also es gab Zeiten, da haben wir uns wirklich gut gestritten. Aber ich glaube, es gibt kein Team, wo man sich nicht gut streitet und keine gute Beziehung, in der man sich nicht streitet. Auch bei den besten Freunden. Also Leute, die einem egal sind, mit denen streitet man nicht. Ja? Wenn ich an der Kasse irgendwie eine unfreundliche Kassiererin habe und einen Kellner, da gehe ich einfach nicht mehr hin, da streite ich mich nicht. Vielleicht bin ich schlecht auch. Aber gute Leute sind ja oft schwierig. Also gute Leute sind selbstbewusst, sind auch manchmal ein bisschen so Primadonna. Und es ist ja nicht einfach, solche guten Leute zusammenzuhalten. Ja, das stimmt, ja. Ja. Und wie haben Sie das genau gemacht? Gut, ich weiß nicht. Also dafür gibt es, glaube ich, keine Bedienungsanleitung, die man schreiben kann. Ich glaube, viel wichtig ist, mit den Leuten zu reden, halt zu schauen, was sie für Interessen haben, was sie für Stärken, wie sie halt ein bisschen ticken. Und ich versuche halt auch unterschiedliche Leute, also Mediatoren einzusetzen. Wenn man sich total verkracht, und man irgendwie nicht vorwärts kommt, dann spielt man unterschiedliche Rollen und ist